Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Hörspieltermin im Kulturradio. Heute aufgrund des Preisträgerkonzertes des 60. Internationalen Musikwettbewerbs der ARD mit einer halben Stunde Verspätung. Wir bleiben in der Welt der Musik. Von den jungen Preisträgern des Internationalen Musikwettbewerbs geht es zu einem etwas älteren, aber ebenso gefeierten Konzertpianisten, und zwar zu Herrn Reisenauer. Angekündigt ist er mit dem Klavierkonzert Nummer 5 in S-Dur Opus 73 von Ludwig van Beethoven. Hören Sie also, Herr Reisenauer spielt Beethoven, ein Hörspiel von Matthias Brandt. Vorige Woche habt ihr da auch den Steier gehört mit Haydn? Also diese Presto-Schluss jetzt, also sowas rasant überwältigend. Temperamentvoll mitreißend, einfach herrlich. Bärbel. Und Knut, der... Ich finde immer, beim Steier heißt das Hammerklavier zu Recht Hammerklavier. Knut. Wieso? Als ob der wirklich mit dem Hammer spielt. Ach, Knut. Bei dem Presto. Also wenn ich Maschinengewehrfeuer hören will, dann gehe ich nicht ins Konzert, sondern auf den Truppenübungsplatz. Knut, also wirklich... Ja, aber den Alfred Reisenauer, den findet ihr doch auch gut. Und ich freue mich schon so, wenn der gleich das 5. Beethoven spielt. Also, wo ich den schon überall gehört habe. In Sao Paulo, Paris, Prag, Peine, Moskau, Berlin, da zweimal. Berchtesgaden, Hamburg, Wien, Warschau, Athen, Antwerpen, Amsterdam, Castrop, Rauxel, Stockholm, Barcelona, Rom, London, Hildesheim, Stuttgart, da war der. Ach, ich lasse mich immer so gern enthusiasmieren. Und in Ulm. Und in Ungarn. Ja, ja. In Ulm war ich auch. Da war er überaus gut. Exzellent. Der Alfred Reisenauer, der spielt ja immer sehr gut. Zwar unterschiedlich, ja, stimmungsabhängig. Aber doch. Eindeutig stimmungsabhängig. Ja. Trotz seiner kultivierten Anschlagskultur, die ja nie ein Anschlag auf die Kultur ist. Ja, sicher. Aber er ist nicht immer gut in Form. Aber sein klangvoller Klavierklang, überaus klangvoll. Überaus. Das 5. lieb ich besonders, dieses Kraftvolle. Ja, manchmal, das muss ich zugeben, manchmal ist mir der Beethoven zu heftig. Gerade das 5. Klavierkonzert. Das 3. ist ja dagegen geradezu lieblich. Ach, der Reisenauer und die Philharmoniker werden das schon schaukeln. Aber sicher. Und nicht zu vergessen, der Nikisch. Der hat als Dirigent immer den Überblick. Und Bärbel, ja, vorm Beethoven kommt ja zur Entspannung noch der Mendelssohn. Oh, ich weiß auch nicht, da höre ich immer die Elfen herumspringen. Und ich muss mir immer was vorstellen, wenn ich was höre. Und dann, was ist er grau geworden, der Nikisch? Haben Sie Maestro Reisenauer gesehen? Ja, natürlich. Vorhin, so vor einer Dreiviertelstunde. Ja, und? Er wollte den Diskant nachgestimmt haben. Ah, das haben Sie erledigt, ja? Selbstverständlich. Ja, aber das meine ich ja gar nicht. Ich meine jetzt. Haben Sie ihn jetzt gesehen? Nein, seit vorhin nicht. Vor einer Dreiviertelstunde. Ja. Herr Schropper, er muss doch gleich aufs Podium. Bisschen Zeit ist doch noch. Vielleicht ist er noch im Künstlerzimmer, um sich ein bisschen zu sammeln. Mensch, Schropper, ja, aber es wird langsam Zeit. Ich werde mal nachschauen. Er muss doch gleich raus. Reisenauer. Herr Professor Reisenauer. Herr Reisenauer. Sie haben gleich Ihren Auftritt. Herr Professor Reisenauer. Maestro. Warum das denn? Abgeschlossen. Herr Hoppe. Mensch, Hoppe, kommen Sie doch bitte mal her. Kommen Sie her. Ja, was ist denn? Der Maestro Reisenauer hat sich eingeschlossen. Ich weiß nicht, ich verstehe das nicht. Er hat wirklich? Er wird sich doch nicht erschossen haben. Unsinn, dann hätten wir einen Schuss hören müssen. Mindestens einen. Ja, ja, was soll das? Oder er hat sich erhängt. Na, hoppe. Bitte. Oder sich die Pulsadern dann aufgeschnitten. Hören Sie schon auf, oder? Was ist denn mit Ihnen los? Hören, Kali. Seien Sie endlich still. Holen Sie lieber den Ersatzschlüssel. Den Ersatzschlüssel? Wo ist der? Ach, ich habe ihn in der Tasche. Verdammt! Er hat den Schlüssel drin stecken lassen. Herr Reisenauer! Herr Reisenauer! Herr Reisenauer, brauchen Sie erste Hilfe, ein Brechmittel? Hoppa! Hören Sie endlich auf mit dem Quatsch, los, helfen Sie mir lieber. Aber wie? Das sehen Sie doch, wir müssen die Tür aufbrechen, Hammermeißel, als in der Abstellkammer. Na los, gehen Sie, gehen Sie, Hoppa, gehen Sie! Herr Reisenauer! Treten Sie auch mal mit, Herr Reuter. Ja, sowieso schnell. Mein Schwab ist ja noch Kraft, der ist breit. Reich, ja. Reich und gleich und gleich. Ich war ein bisschen breiter. Herr Reisenauer? Reisenauer. Mein Hoppe, das ist doch... Der Kerl schläft. Hoppe, das ist doch nicht... Unvorstellbar. Und hier, Hoppe. Mein Gott, nein. Cognac. Mein Gott, er hat die ganze Flasche ausgetrunken. Fast. Komm, dann reißen Sie sich zusammen und hören Sie auf damit. Stellen Sie das. Was machen wir bloß? Es sind nur noch höchstens 3-4 Minuten. Danach der Zwischenbeifall... Vielleicht könnten Sie dann noch mal nachstimmen. Herr Reisenauer, Herr Professor Reisenauer, Ihr Auftritt. Maestro, der Sommernachtstraum ist gleich vorbei. Herr Reisenauer, bitte wachen Sie auf. Herr Reisenauer, verdammt noch mal. Holen Sie Kaffee, Hoppe. Na los, die Thermoskanne aus der Garderobe. Na los, machen Sie. Hoppe. Herr Reisenauer, um Gottes Willen. Herr Reisenauer! Herr Reisenauer! Das ist doch... Ich muss dem Kerl eine knallen! Was? Verzeihung, Herr Professor. Sie haben gleich Auftritt. Was ist denn los? Sie haben gleich Ihren Auftritt. Ich? Ja, wer sonst? Los! Bitte stehen Sie auf! Ach, Sie sind Honigkuchenpferd. Sie sind ein Honigkuchenpferd. Die wecken einen doch nicht. Ich bin der Inspizient, Herr Reisenauer. Reuter, der Inspizient. Der Kaffee. Geben Sie hier. So. Das wird Ihnen gut tun. So, Herr Reisenauer, Mund auf. Los. Herr Reisenauer, was Sie müssen gleich spielen. Schön trinken. Was machen Sie denn mit mir, Honigkuchen? Was soll denn das, Honigkuchenpferd? Wie benimmt man sich denn da? Das ist gut. Aber helfen Sie. Immer schön trinken, Herr Reisenauer. Ganz ruhig. Ja? So ist's gut. So ist gut? Ja, ja. Los, Robert. Nehmen Sie ihn von rechts. Ich... Ja, let's go. Aufstehen. So geht das nicht. Alfred, du musst gleich spielen. Was muss ich... Was? Was? Spielen. Das 5. Klavierkonzert von Beethoven. Ich? Zum Donnerwetter nochmal. Sie, Reisenauer, wer denn sonst? Ist doch kein anderer Pianist da. Ach so. Wann denn? Heute. Heute. So, Hoppe, was reden Sie von heute? Jetzt. Jetzt. Jetzt? Jetzt? Wieso? Hören Sie doch, Reisenauer. Der Mendelssohn, ja? Hören Sie genau hin, ja? Der Mendelssohn ist fast... Hören Sie, ha? Hören Sie es? Der... Was für Mendel? Der hat einen Sohn? Das wusste ich gar nicht. Mein Gott! Der Mendelssohn! Felix Mendelssohn Bartholdy, die Ouvertüre zum Sommernachtstraum. So hören Sie doch, ha? Hören Sie genau hin. Und danach spielen Sie hier. Ja, da drüben, im Saal, in 5 Minuten. Mit den Philharmonikern das 5. Klavierkonzert von Beethoven. Was? Beethoven! Beethoven? Das war doch gestern, war das. Heute bin ich frei. Ach, Hoppe, Sie sind ja auch da. Freut mich. Freut mich außerordentlich. Heute bin ich frei. Ah. Ja. Hoppe, kennst du es weiter? Sie sind nicht frei heute, ja? Nicht frei, ja? Sie sind nicht frei. Nicht frei? Herr Professor, Sie haben mir doch vorhin gesagt, keine Stunde ist her, ich soll den Diskant nachstimmen. Ja, haben Sie. Ich? Wieso? Ach so, so. Yeah. Können Sie stehen? Warum nicht? Was ist los, Papa? Herr Professor, wir fürchteten schon, Sie hätten sich umgebracht, erschossen. Hab ich nicht. Er hängt aus dem Fenster gestört. Halten Sie Ihr Maul, Herr Mopper. Er ist bis jetzt, ich verruhte mir. Herr Reisenauer, hören Sie mal ganz ruhig, hören Sie die Musik. Hören Sie die Musik. Freilich, Mendelssohn. Sommernachtstraum. Ouvertüre. Gott sei Dank. Hoppe, den Frack. Ja. Ja. Ja. So. Ganz ruhig, ganz ruhig. So. Moin. Schlüpfen Sie den. Arme. Los, linke Arm zuerst. Ganz ruhig, Herr Professor. Ganz ruhig. Ja. Hoppe. Stopfen Sie mal den rechten Arm von Herrn Professor in den Ärmel. Ja. So. Ja. Mein Gott. Ihr Frack schaut doch aus, als hätten Sie sich geprügelt, das ist ja völlig zerknüppelt. Hab ich nicht. Und dann machen Sie mal ein bisschen Reuter. Ich muss gleich spielen. Bezaubernd. Findest du es auch gut? Sehr, Frau Kronenburg. Hat mir sehr gut gefallen. Ach, diese Leichtigkeit. Schön. Ja, so leicht. Na, die Elfen. Ich fand's etwas mariniert. Aha, ja. Ganz langsam. Ja. Nehmen Sie Obacht die Stufe. Oh, das wird wehgetan. Hopp, nehmen Sie bitte den rechten Arm von Herrn Professor. Ja. Ah, da hinten kommt der Herr Professor Nikisch. Wer? Der Herr Professor Arthur Nikisch, der Dirigent. Sie haben doch vorhin mit ihm probiert, Herr Reisenhaus. Ach ja, der Herr Nikisch, natürlich, der Herr Nikisch. Ja. Nur was zippeln Sie denn immer so an mir herum, Herr Reuter? Was soll das denn? Schon gut, lassen Sie los, Robert. So, Herr Reisenauer, kommen Sie bitte, ja? Sehr gern. Ich darf vorgehen. So, gehe ich zu schnell? Nein, gar nicht. Das 5. von Beethoven. Herr Reuter, das wird doch der Herr Reisenauer schon selber wissen, was er heute spielt. Köstlich. Kommen Sie bitte, Herr Reisenauer. Der Herr Reuter hat schon immer viel Sinn für Humor gehabt. Ja, ja, das ist ja gut. Na, kommen Sie, gehe ich zu schnell, Herr Reisenauer? Ich habe gar nicht mehr gewusst, dass Alfred Reisenauer gehbehindert ist. Wusstest du das, Bärbel? Ja, eigentlich nicht, Ingeborg. Aber du hast recht, er schwankt ein bisschen. Wer weiß, vielleicht ist er in Trance. Er spielt ja nicht mit den Füßen. Jedenfalls nicht ausschließlich. Psst, es geht los. Bin ich froh, Hoppe, dass der Reisenauer heil am Flügel angekommen ist? Allerdings. Sie glauben gar nicht, wie froh ich bin, dass er richtig gespielt hat. Und wirklich gut, dass er völlig nüchtern. Mensch, Hoppe, das ist ein riesiger Stein vom Herzen. Ja, Herr Reuter, stellt sich bloß vor, wenn der Professor Reisenauer sich vom Konzert erschossen hätte. Ach was? Hätten wir ihn gar nicht aufs Podium gekriegt. Ja, natürlich nicht, Hoppe, wie denn auch? Er ist allerdings noch nicht fertig. Ja, natürlich nicht. Reisenauer so in sich zusammengesunken ist und seinen Kopf auf die Klaviatur gelegt hat? Der wird doch nicht eingeschlafen sein. Was redst du, Ingeborg? Das ist vollkommene Konzentration. Man macht was mit in diesem Beruf, Hoppe. Also manchmal wird es mir schon zu viel mit dauernd diesen Exzentrikern. Aber im Grunde sind sie ein wunderbares Völkchen. Hoppe, Prost, Prost. Ja, was ist denn das? Nein, also, Herr Reisenauer. Reisenauer! Herr Konzertmeister Krämer! Krämer! Was ist, Herr Dirigent? Pieksen Sie mal vorsichtig den Reisenauer mit dem Geigenbogen! Was? Ja. Ach du meine Güte! Herr Reisenauer! Herr Reisenauer! Pieksen hilft nicht, Herr Dirigent. Mein Gott, das soll Herr Reisenauer. Herr Reisenauer. Herr Reisenauer. Hoppe, ich werde wahnsinnig. Der Reisenauer pennt wie ein Murmeltier. Hätte er sich besser doch erschießen sollen. Ach, hören Sie schon auf. Herr Reisenauer. Herr Reisenauer. Herr Reisenauer. Herr Reisenauer. Los? Unfassbar. Herr Reisenauer. Was ist denn das? Wo bin ich? Welch sonderbarer Ort. Wie kommen die denn alle in meinen Traum? Meine Güte. Es ist... Ich sitze im Saal. Ja. Und all die Leute und der Nickisch und das Orchester. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, Herr Reisenauer, wären Sie jetzt bitte so freundlich. Selbstverständlich, Herr Professor. Gut. Meine Herren, darf ich bitten? Herr Reisenauer, sind Sie soweit? Ja, im Moment. Sehr schön. Was? Welches Konzert fängt mit mir allein an? Spielen wir halt. Hey. Nein, das ist nicht möglich. Jetzt ist der Reisenauer völlig durchgedreht, Hoppe. Jetzt hat er das vierte Konzert angefangen statt das fünfte. Und das Orchester hat natürlich die Noten gar nicht dafür. Huch, Knut. Unglaublich. Er spielt das vierte. Das ist ein Skandal. Ein Skandal. Unglaublich. Mein lieber Herr Reisenauer, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass wir heute Abend das fünfte Klavierkonzert von Beethoven spielen? Was, das fünfte? Ja, das fünfte. Sie haben doch vor ein paar Minuten auch das fünfte mit uns begonnen. Ja. Da können Sie doch jetzt nicht mit dem vierten anfangen. Das ist doch, es ist unerhört. Ja, zweifellos unerhört, Herr Nickisch. Asche auf mein Haupt. Ja, es ist das fünfte. Ich bitte um Vergebung, Herr Nickisch. Ich mag es halt sehr, das vierte. Reißen Sie sich zusammen. Ja. Wir beginnen neu mit dem fünften, Herr Reisenauer. Also das fünfte. Ja. Meine Herren, wenn ich bitten dürfte. Selbstverständlich, Herr Nickisch. Beginnen wir mit dem fünften. beste Wache. Wir beide haben das Konzert gerettet, Hoppe. Der Professor Reisenauer sitzt da aufmerksam wie ein junger Luchs. Doch gut, dass er sich nicht erschossen hat. Was? Ja, ja. Oder er hängt. Ja. Oder er drosselt. Oder vergiftet mit Zyankali. Verdammt nochmal, Hoppe, wissen Sie was, Hoppe? Nehmen Sie das Zyankali. Dann ist er roh. Sie hörten das Hörspiel Herr Reisenauer spielt Beethoven von Matthias Brandt. Es spielten Herr Reisenauer Gerd Baltus, Inspizient Andreas Schlager, Assistent Nico Eleftheriadis, Dirigent Ernst Konarek. Die Zuhörer waren Sebastian Schwab, Barbara Zechel und Christiane Rosbach. Und das Orchestermitglied Hubertus Gerzen. Regie Judith Lorenz und eine Produktion des SWR-Dschungel aus dem Jahr 2006.